Wien 9, Servitengasse 6. Wohnhaus von 27 Menschen, die ermordet oder vertrieben wurden. 4 BewohnerInnen dieses Mietshauses, Barbara K., die Initiatorin, und Peter K., sowie Alex P. und Martin K., wollten ab Anfang 2003 wissen, was nach dem März 1938 in ihrem Haus passiert ist. Bald wurden die Recherchen in zahlreichen Archiven von Birgit J. übernommen. Die Bilanz war erschreckend. Bis 1938 lebten in den 28 Einheiten des Hauses, damals 23 Wohnungen und 5 Geschäfte, zur Hälfte jüdische Bewohnerinnen und Bewohner, 2 Geschäfte und 14 Wohnungen. Einige ältere Personen waren schon verwitwet oder die Kinder waren aus dem Haus gezogen. Insgesamt lebten daher vor dem Anschluss an Hitlerdeutschland 27 Menschen jüdischer Herkunft in diesem Haus oder hatten hier ein Geschäft. 9 von ihnen wurden in Konzentrationslager deportiert und ermordet. Wilhelmine Abraham, Olga und Julius Deutsch, Emil, Rosa und Paul Goldschmidt, Karl Grieshaber, Gisela Reichsfeld und Siegfried Schick. 9 weitere Personen konnten legal ins Ausland emigrieren, verloren jedoch Hab und Gut und kamen nie wieder zurück. Die übrigen 9 Personen konnten noch illegal über die Grenze flüchten, doch ihr weiteres Schicksal ist unbekannt. Nur von Marie Jarosch wissen wir, dass sie im vermeintlich sicheren Jugoslawien leider trotzdem den Nazis in die Hände gefallen ist und in einem KZ ermordet wurde. Ihre 7-jährige Tochter Eva Jarosch hatte sie noch rechtzeitig mit einem Kindertransport nach Holland und dann weiter nach England schicken können. Barbara Kindhardt